4b. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu, dann hören Sie und wiederholen Sie. Erstens. Ich möchte am 18. Juli mit meiner Familie nach Korsika fliegen. Zweitens. Wir brauchen einen günstigen Flug. Für 2 Erwachsene und 2 Kinder. Drittens. Wir möchten den Rückflug am 2. August buchen. Viertens. Auf Korsika wollen wir ein Auto mieten. Fünftens. In einem Hotel am Strand möchten wir 2 Hotelzimmer reservieren. Sechstens. Das Hotel sollte Halbpension anbieten. Siebtens. Wir möchten gerne ein Hotel mit einem großen Swimmingpool. Achtens. Wie viel kostet eine Woche Doppelzimmer mit Halbpension pro Person? Neuntens. Können wir auch von München aus fliegen? Zehntens. Gibt es in dem Hotel auch ein Kinderprogramm?